Rache ist keine Tugend. Aber verständlich. Wir haben alle, die unsere Henker waren, gefunden und abgeurteilt. Jetzt sind wir neue Henker für neue Opfer. Und eure Henker triumphieren über euch aus ihren Gräbern heraus. Und genau das wollten sie. Ich drehte den Rücken zu und ging weg. Ich verließ das rosettische Haus und ging den Cajón del Santissimo entlang. Bis dahin, wo der Schlamm der Straßen von San Angel beginnt. Aus dem trüben Dunst der nahenden Mitternacht hoben sich bewegungslose Gestalten aus dem Schlamm. Wie die Figuren auf dem Gemälde von Martinez. Felix fragte sich, ob das wirklich Indianer waren. Menschen, die dort mitten in der Nacht kauerten, eingehüllt in ihre Sarapes, aufgesogen vom blauen Nebel. Er konnte es nicht wissen, denn er hatte nie so etwas gesehen. Er würde es auch nie herausfinden, denn niemals könnte er es über sich bringen, an diese elenden, mitleiderregenden, grauen einflößenden Gestalten heranzugehen.